Indem er die neuen Rezepte einführte, sagte er den Eltern der Kinder, dass sie selbst falsch lebten. Obwohl das eben das Leben war, das innerhalb ihrer Möglichkeiten lag. Oliver suggerierte, dass der Geschmack der Eltern, der sich natürlich nach ihren finanziellen Ressourcen richtete, schlecht für ihre Kinder war und dass die Kinder nun durch eine Institution zu besseren Menschen erzogen werden sollten. Dabei ist Geschmack ja Konstruktion. Wenn Chicken Nuggets seltener und damit hochpreisiger wären als Trüffeln, dann würden Chicken Nuggets wohl als Delikatesse gelten. Deshalb lässt sich auch nicht sagen, dass der Geschmack der Armen schlechter wäre. Und es lässt sich genauso wenig sagen, ob es der Geschmack ist, den sie selbst wählen würden, wenn sie alle finanziellen Möglichkeiten hätten. Denn erstens haben sie diese nicht. Und zweitens ist Geschmack etwas, das antrainiert und anerzogen wird und das sich weder als gut noch schlecht bewerten lässt, sondern als konform oder abweichend. Indem eine staatliche Einrichtung entscheidet, dass Chicken Nuggets kein angemessenes Essen sind, entscheidet sie gleichzeitig, dass die Gewohnheiten ihrer ärmsten Kinder nicht als angemessen gelten können. Sie werden durch den Brokkoli als Abweichung vom System markiert.